das alte Soldatenlied Rotusarn. Dieses Lied ist zu neuem Leben erwacht durch unsere braunen und schwarzen Husaren. So Weg frei den braunen und schwarzen Husaren. Heiß ist die Liebe, kalt ist der Schnee, heilen und vereiden. Reiten, reiten, reiten, die Maschinen.